Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Früher, ja früher, da war alles besser. Vor allem die Zukunft. Früher, da hat der Astronom noch persönlich unterm Teleskop gelegen. Und das Teleskop gehörte ihm quasi. Das war das Teleskop, was ihm zur Verfügung stand. Und zwar jede Nacht. Und deswegen durfte der Astronom im 19. Jahrhundert und Anfang des 20. Jahrhunderts auch nicht verheiratet sein, weil er ja sonst nachts vielleicht seine Zeit anders verbracht hätte als hinterm Teleskop. Es gibt immer gute Gründe, Theorie zu machen, wie ich sage. Das ist sicherlich einer davon. Aber wir haben die letzten 100 Jahre Astronomie hinter uns. Astronomie mit allen möglichen neuen Arten von Technologien, wie wir den Himmel abgeguckt haben. Wir haben nicht nur mit normalen Teleskopen, also hier durchs Auge geblickt, wir haben Röntgenteleskope und Radioteleskope und Infrarotteleskope und UV-Teleskope und. Aber wie geht es denn jetzt weiter? Ich meine, wo geht die Astronomie denn hin? Und schließlich sind wir hier in der Bildungssendung. Also, quo vadis Astronomie? Was erwartet uns im 21. Jahrhundert, wenn wir weiter Astronomie betreiben und mit ähnlichem technischem Aufwand Astronomie betreiben, wie wir das in den letzten 20 Jahren gemacht haben? Also, Alma, Diva, Gaia, Sarah, Maria, Angelika, nein Quatsch, also Alma, Diva, Gaia, Amanda, OHL, NGST, Neutrino-Teleskope und. Alles Projekte für das Jahrhundert Nummer 21. Also, Diva, Gaia, Alma, Amanda und. Alles internationale Kooperationen, riesengroße Projekte. Da wird sehr, sehr viel Geld ausgegeben werden müssen, um dem Universum die nächste Generation von Geheimnissen abzuluxen. Wir wollen ja mehr wissen als das, was wir jetzt wissen. Wir wollen ja neue Fakten zusammensammeln und. Also ich kann Ihnen sagen, die Astronomie des kommenden Jahr oder des Jahrhunderts, in dem wir jetzt sind und was die nächsten 50, 60 Jahre und so weiter, unterscheidet sich total von der Astronomie, wie man sich das so landläufig vorstellt. Da bleibt nichts mehr übrig von Romantik. Das sind Datenfabriken, ja? Da geht es zur Sache. Ja? Da wird gesammelt, dass die, ich hätte fast gesagt, die Schwarte kracht. Ja? Naja, also was wollen wir denn nun wissen? Heute wissen wir schon mal, das Universum expandiert. Wir können heute einen Steckbrief des Universums hinschreiben. Nicht? Also, unser Universum ist flach in jeder Beziehung. Also, wir sind in einem total flachen Universum, das nicht wieder kollabieren wird, ist der Stand der Dinge. Die Hubble-Konstante hat einen Wert um 65 Kilometer pro Sekunde und Megaparsec, was immer das auch bedeuten mag. Es bedeutet im Wesentlichen, das Universum ist so 13 Milliarden Jahre alt. Wir wissen, das Universum besteht zu 70% aus einer Form von Energie, die wir nicht kennen, zu 29% aus einer Form von Materie, die wir nicht kennen, also dunkle Energie und dunkle Materie, und nur zu 1% aus leuchtender Materie. Also, Sie sehen schon, das Universum hält wahrscheinlich noch genügend tödliche Überraschungen für uns bereit. Das ist die kosmologische Seite und der wollen wir natürlich in Zukunft näher kommen. Wir wollen noch genauer wissen, wie sind tatsächlich die kosmologischen Kennzeichen des Universums, in dem wir leben. Dazu werden wir die kosmische Hintergrundstrahlung noch genauer untersuchen. Da gibt es Projekte, die heißen MAP und Planck. Die wollen also noch genauer herausfinden, welche Fluktuationen in der Hintergrundstrahlung stecken, welche Unterschiede in der Temperatur in der Hintergrundstrahlung stecken. Ist klar, das müssen wir wissen, sonst können wir gar nicht weitermachen, sonst wissen wir gar nicht, in welchem Universum wir leben. Naja, und dann wollen wir an das ganz dunkle Zeitalter der Galaxienentstehung. Dunkel deswegen, weil da kommt kein Licht raus, also Licht jetzt im sichtbaren Sinne, sondern was von da kommt, ist infrarotes Licht. Das liegt eigentlich nur daran, weil diese Dinger sind so weit von uns entfernt, dass jedes sichtbare Photon von denen ins Rote verschoben wurde. Deswegen werden ganz empfindliche Infrarotteleskope gebaut werden, und zwar im Weltraum. Ja, ist klar, weil da draußen hat man keinen Wasserdampf, der einem irgendwie den Empfang von Infrarotstrahlen versaut. Dann natürlich mit Interferometern. Was ist jetzt das wieder? Das ist also jetzt nicht ein Meter oder sowas, sondern Interferometer sind einfach verschiedene Teleskope zusammengeschaltet. Und diese verschiedenen Teleskope wirken wie ein einziges großes Teleskop. Ein großes Teleskop hat den großen Vorteil, dass es, dass es große Auffangfläche hat. Große Auffangfläche heißt, meine räumliche Auflösung wird kleiner. Ich kann da oben in großer Entfernung viel kleinere Strukturen auflösen. Deswegen gibt es also ALMA, das Atacama Large Millimeter Array. Das wird also da in die Wüste in Chile gesetzt werden und dann wird man danach suchen nach Protogalaxien, nach Babygalaxien, die bei sehr, sehr großer Entfernung, ist ja klar, das Universum hat ja ungefähr eine Milliarde, vielleicht 500 Millionen Jahre nach dem Urknall direkt angefangen, Galaxien zu machen. Ja. Dazu braucht man die Infrarotteleskope. dann geht es natürlich weiter. Man will ja mehr wissen als nur das. Man versucht auch große optische Teleskope aufzubauen. Boah, da gibt es also eine Planung, die heißt OWL. OWL ist das englische Wort für Eule. Das soll es aber nicht bedeuten, sondern es heißt Overwhelmingly Large Telescope. Also das größte, das allergrößte Teleskop, was man sich nur vorstellen kann. Ein 100-Meter-Spiegel. Ein 100-Meter-optisches Teleskop. Ja, mit dem wird man dann quasi alle Fragen, die wir momentan stellen können, wird man im optischen Bereich damit erklären können. Also mal gucken. Wie gesagt, mal gucken. Da komme ich gleich noch darauf zurück, was man nun wirklich erwarten kann. Was wird man mit OWL alles machen können, würde, wenn man es bauen würde? Ist natürlich nicht billig, so ein Riesenteleskop. Planeten. Man könnte Planeten suchen, und zwar erdähnliche Planeten vielleicht sogar. Man würde natürlich auch den Galaxien viel tiefer noch ins Eingemachte hineinschauen können. Also wie entstehen Sterne, beziehungsweise wie entwickeln sich Sterne, wie entwickeln sich Galaxien? All diese Dinge sind natürlich von außerordentlicher Wichtigkeit. Also Astronomie heißt jetzt hier große Teleskope, große Interferometer, viel größere Empfindlichkeit. Also die Detektoren, also die Geräte, die am Ende der Teleskope und auch der Radioschüsseln oder der Millimeterschüsseln stehen, die werden viel empfindlicher werden. Man wird also aus dem Rauschen des Universums, das, was da elektromagnetisch auf uns zurauscht, noch viel mehr herausholen können, als man das heute kann. Das bedeutet natürlich auf der anderen Seite, und da sehen Sie, mit der Romantik ist wirklich überhaupt nichts mehr, wir kriegen Roboterteleskope. Also jetzt nicht Teleskope, die von alleine irgendwas machen, die müssen natürlich programmiert werden, aber der Astronom und die Astronomin müssen da nicht mehr hin. Die sitzen quasi zu Hause am Terminal und geben die Daten ein, wo das Teleskop hinschauen soll, und dann guckt das Teleskop sich diese Ecke an, schickt die Daten zu den Astronomen und Astronominnen zurück und die werten dann die Daten aus. Das geht sogar so weit, dass manche Projekte schon so geplant sind, dass die Daten gar nicht mehr von den Astronomen direkt ausgewertet werden müssen, sondern es gibt sogenannte Pipelines, und da stehen dann also massenhaft Computer direkt bei den Teleskopen rum und die Daten werden vorher ausgewertet. Ich sage immer, das geht dann irgendwann so weit, dass das eine Teleskop dem anderen sagt, hör mal, kannst du nicht mal das und das beobachten, und die Teleskope und Computer vernetzen sich untereinander und der Astronom bzw. die Astronomin guckt dumm aus der Wäsche. Also die Menschen scheinen in diesen Konzepten häufig nur noch so leichte Störungen zu sein, und da komme ich natürlich dann, sagen wir mal, auf die menschliche Seite der Astronomie auch im 21. und auch im 22. und auch im 25., 27. Jahrhundert zurück. Es nutzt uns ja nichts, ja? Jetzt mal unter uns gesagt. Es nutzt uns ja überhaupt nichts, wenn wir immer nur Daten und sogenannte Fakten sammeln und sammeln und sammeln, nicht? Das ist ja so ein bisschen wie, also wenn man Blätter sammelt und sich überhaupt keine Gedanken darüber macht, wo die nun eigentlich herkommen, zu welcher Baumsorte die gehören. Das Entscheidende an dieser ganzen Datensammlerei, ob es sich um kosmologische Dinge handelt oder um die Frage, gibt es außerirdische Planeten, ja, und die gibt es ja, wissen wir, aber gibt es außerirdische erdähnliche Planeten? Gibt es Ozon irgendwo als Lebensmolekül? Auch das ein Interferometerprojekt der ESA zum Beispiel mit dem Stichnamen, mit dem Spitznamen Darwin. Also ist der Projekt, kein Spitzname, ist ein Projektname. Darwin soll nach Ozon suchen. In all diesen Projekten, wo ja sehr, sehr viele große Datenmengen aufgenommen werden, geht es letztlich darum, was kann man daraus erkennen? Und erkennen heißt ja wirklich wiedererkennen möglicherweise oder neu erkennen. Also was bedeutet das eigentlich alles, was ich da draußen beobachte? Diese Frage muss sich der Astronom immer stellen, immer. Es nutzt überhaupt nichts, diese ganzen Zahlen untereinander zu haben, wunderschönste Bilder da zu haben, wenn nicht der Erkenntnisprozess am Ende steht und damit auch völlig neue Modelle entwickelt werden, Theorien entwickelt. Ich sage das jetzt nicht, weil ich theoretischer Astrophysiker bin. Ne? Ich meine, ist klar, ein bisschen schon. Aber es geht nicht alleine nur ums Datensammeln. Eine andere Sache ist auch noch wichtig. Diese Entwicklung, diese Neuentwicklung von großen Teleskopen, die empfindlicher sind als die alten, diese Neuentwicklungen haben einen Effekt, an den man häufig gar nicht denkt. Die haben nämlich den Effekt, dass der Druck von den zweitklassigen Teleskopen weggenommen wird. Das ist ja im Allgemeinen so, wenn man ein Teleskop will, kommt man nicht einfach dran, sondern muss einen Antrag stellen. Da gibt es Gutachterkommissionen und die entscheiden dann, ob der Antrag durchkommt oder nicht. Also ob man ein Teleskop kommt oder nicht. Wenn es jetzt neue, hervorragende, außerordentlich gute neue Teleskope gibt, dann ist bei den anderen Teleskopen, die zu ihrer Neubauzeit gut waren, nicht mehr so viel Druck drauf. Es gibt nicht mehr so viel Anträge. Und dadurch kann es aber passieren, dass Astronomen, die auf diesen kleineren Teleskopen arbeiten, mit den kleineren, mit den älteren Geräten arbeiten, dass die auf einmal einen Faktor haben, der in der Astronomie, wie ich würde mal sagen, überall in der Wissenschaft unbezahlbar ist. Nämlich Zeit. Manche Dinge bei den Beobachtungen brauchen Zeit. Gut Ding will Weile haben, wie das Sprichwort sagt. Und es ist in der Tat so, dass je länger man manchmal hinschaut, umso mehr offenbaren sich einem die Dinge. Da gibt es viele Beispiele in der Astronomie, wo hervorragende Entdeckungen gemacht wurden mit scheinbar zweitklassigen Instrumenten. Ja, da hatte man nie mit gerechnet, dass man mit einem solchen, in Anführungsstrichen viel schlechteren Experiment, Dinge aus dem elektromagnetischen Salat, Wellensalat herausholen kann. Da hatte man gedacht, da braucht man Riesenteleskope dafür. Aber nein, es ging mit einem kleinen Teleskop, weil sich diejenigen, die dieses Teleskop auf einmal ständig benutzen dürften, Gedanken gemacht haben, wie kann ich dieses Teleskop benutzen, um eine gewisse Frage zu klären. Nur eine. Und dazu wurde ein bestimmter Empfänger hin dran gehängt und dieser Empfänger entdeckte dann tatsächlich etwas Funkelnagelneues. Solche Dinge passieren in der Astronomie immer wieder. Das beste Beispiel ist sicherlich die Entdeckung der Pulsare 1967. Ja? Da hatte man nie mit gerechnet, niemals, ja, dass sowas bei einer völlig scheinbar langweiligen Untersuchung des Radiohimmels herauskommt. Entdeckt man Sternleichen am Himmel, ja, die 30 Jahre vorher, 1937, zum ersten Mal theoretisch bedacht worden sind. Und ich bin ganz sicher, dass auch bei diesen neuen Instrumenten jede Menge überraschender Phänomene am Himmel erscheinen werden, von denen wir noch keine Ahnung haben, um was es sich eigentlich handelt. Also de facto muss man sich einfach über eines im Klaren sein. Das Universum ist seltsamer, als wir uns vorstellen können. Ja, es gibt sogar auch in der astronomischen Alltagswelt immer wieder Dinge am Himmel, die erst dann erscheinen, weil jemand mal da war, der danach gefragt hat. Also da werden Kataloge angelegt, sogenannte Surveys werden gemacht. Das heißt, der ganze Himmel wird in einer Wellenlänge abgescannt und die Daten werden am Anfang reduziert, wie so schön heißt. Ja, und dann will sie niemand mehr sehen. Und dann auf einmal kommt jemand auf den Gedanken, sich diese Daten mal genauer anzugucken. Und siehe da, die Erkenntnis kommt dadurch zustande, dass sich ein Gehirn damit beschäftigt, ein Gehirn, das in der Lage ist dazu, Querverbindungen herzustellen, ja, zu erkennen, einfach in einer gewissen Weise kreativ mit diesem Datensalat umzugehen. Computer sind immer gut dazu, um die Sklavenarbeit zu machen, also diese ganzen Daten- und Zahlenkolonnen da irgendwie zu sortieren. Aber der wirkliche Gewinn aus all diesen Experimenten, auch im 21. Jahrhundert, der wird erst dann wirklich rauskommen, wenn wir was verstanden haben, wenn wir tatsächlich das diskutiert haben in der Wissenschaft und wenn dann eines Tages vielleicht wieder jemand hier steht oder woanders steht und es ihnen erzählt. Es nutzt ja das ganze Wissen der Wissenschaftler nichts, wenn es letztlich irgendwo in irgendeinem Keller als Datenband oder als CD-ROM oder sowas versackt und versandet. Das heißt, wir Astronomen werden im 21. Jahrhundert vor dieser gewaltigen Aufgabe stehen, eine unermessliche Datenflut über uns ergehen zu lassen. Und dann, wenn wir den Kopf aus dieser Datenflut wieder herausholen, dann müssen wir gucken, was wir mit den Daten tatsächlich anfangen können. Es wird also eine Heidenarbeit werden. Und wie hat Voltaire gesagt, wir leben in einer Welt, in der wie nie zuvor das Wissen die Weisheit verdrängt hat. Ich hoffe, wir sind weise genug, um zu wissen, was wir mit unserem Wissen in Zukunft wirklich anfangen.